from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Folge 5 from Downtown, eurem NBA- und Basketball-Podcast. Heute mit der vorletzten Season-Preview. Wir machen heute die Pacific Division. Ihr kennt das, wir gehen die Teams wieder nacheinander durch und sprechen über letzte Saison und Ausblick. Ja, genau. Heute sind die Warriors am Start, Golden State. Anschließend werden wir die Clippers besprechen, die Lakers, die beiden LA-Teams, anschließend die Phoenix Suns und zu guter Letzt Sacktown, Sacramento Kings. Anfangen tun wir auch heute wieder, wie in den letzten Wochen auch schon, mit einem kleinen Newsflash. Gerade eben, wir haben jetzt gerade Sonntagabend, gerade eben reingekommen, Kevin Durant, der MVP aus dem letzten Jahr, hat sich den Fuß gebrochen und wird den Oklahoma City Thunder für 6 bis 8 Wochen fehlen. Herber Einschnitt für das Team auf jeden Fall. Die zweite Verletzung, die OKC noch OKC noch Pech mit gehabt hat, ist Mitch McGarry, der Rookie, der sich jetzt mittlerweile in seiner Karriere schon zum zweiten Mal auch den Fuß gebrochen hat. Auch er wird für 6 bis 8 Wochen im Team nicht zur Verfügung stellen. Bradley Beal, auch 6 bis 8 Wochen weg, hat sich das Handgelenk gebrochen. Ebenso wie Swaggy P den Lakers 6 bis 8 Wochen fehlen wird, weil er sich die Hand gebrochen hat. Also ziemlich viel los. Die Preseason hat gerade erst angefangen und schon einige Hochkaräter verletzt. Ja, Gelenke, Hände brechen, das ist kein gutes Zeichen. Das tut natürlich dann auch irgendwie weh, sowohl den Fans von den jeweiligen Teams als auch generell, wenn man die Namen hört, sind natürlich jetzt schon einige Hochkaräter dabei. Kevin Durant, Bradley Beal, auf die haben wir uns besonders gefreut. Aber auch irgendwie eine Chance für die anderen Spieler im Team zu zeigen, was sie drauf haben, eine ganze Möglichkeit jetzt sich darauf einzustellen und dieses Thema anders zu laufen, wird sicherlich spannend sein, wie sie darauf reagieren. Weitere News, Kenneth Faried, wir hatten bei den Preview über die Denver Nuggets schon darüber gesprochen, was wohl was es da Neues geben wird in nächster Zeit. Faried hat verlängert für 5 Jahre 60 Millionen. Ich bin mir nicht ganz sicher, es kann vielleicht auch 4 Jahre daraus gemacht werden. Also ich glaube, das 5. Jahr ist nicht ganz garantiert. Ist sicherlich ein passabler Preis für Faried, oder? Denke ich auch. Also ein Overpay ist mit Sicherheit nicht. Ich glaube, das war auch abzusehen jetzt nach der Weltmeisterschaft, wo er eine ganz gute Rolle gespielt hat, dass die Nuggets ihn auf jeden Fall verlängern wollen. Und wenn du jetzt gleich vielleicht noch was zu der anderen Neuigkeit sagst, die so ein bisschen übergreifender in der Liga stattgefunden hat mit dem TV-Deal, dann ist der Preis, den sie jetzt für Faried gezahlt haben, beziehungsweise das Gehalt auch, glaube ich, richtig einzuordnen. Ja, genau, du hast es schon angesprochen. In weiteren News, was sicherlich so eine der größten Neuigkeiten eigentlich für die Liga und vor allem auch für die Spieler und die Eigentümer der Teams sein wird, ist, dass eben neuer TV-Deal abgeschlossen worden ist zwischen der NBA und mit ESPN und TNT. Über 9 Jahre, also schon sehr langfristig, und $24 Milliarden. Wahnsinnige Summe, um das mal in Perspektive zu setzen, was so derzeitig in die Liga gespült wird an TV-Einnahmen, sind jährlich 930 Millionen. Das wird jetzt, diese Summe wird explodieren auf 2,6 Milliarden. Also da werden den Teams noch einiges an Zusatzeinnahmen bereitgestellt. Ich denke, wir werden auch nochmal in einem späteren Podcast ein bisschen genauer darauf eingehen, wie genau dieser Deal jetzt die finanzielle Landschaft und generell die NBA verändern wird. In other News, wie die Amis so schön sagen, wurde auch versucht, gegen das Tanking vorzugehen. Ihr kennt's. Von Tanking wird immer dann gesprochen, wenn Teams extra, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt schlecht sind, aber halt junge Spieler spielen und nichts dagegen haben, mal ein Spiel oder zwei zu verlieren, um eben eine möglichst hohe Chance auf einen Draftpick zu bekommen, einen hohen. Das wird ja über die Lotterie, die Draft-Lotterie geregelt. Und das System, das wurde letztes Jahr schon von Zach Lowe, von Grantland so ein bisschen angestoßen, wird jetzt tatsächlich auch ein bisschen überholt. Da haben nämlich die letzten Jahre, hatte das erste oder das schlechteste Team besser eine 25-prozentige Chance auf den besten Pick. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern, dass die vier schlechtesten Teams jeweils dieselbe Chance haben, nämlich 11%, das fünfte schlechteste 10%. Ich denke, das ist ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, damit man halt das Tanking eliminieren kann oder zumindest ein bisschen einschränkt, sodass Gewinnen auch wieder sich im unteren Tabellendrittel lohnt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass du damit die Liga ein bisschen attraktiver wieder machst, auch dir Spiele anzugucken, die nicht von den Top-Teams sind, weil, wie du es gesagt hast, es gibt halt viele Teams, die ihre Veteranen wegtraden, sich nur noch Picks holen, nur noch auf junge Leute setzen, und dann hast du ganz schnell Teams dabei, wie zum Beispiel Philadelphia im letzten Jahr, die dann nur 20 Spiele gewinnen. Ja, mit der Prozentchance, das ist so eine Sache, muss man mal gucken, wie sich das dann entwickelt. In den letzten Jahren war es ja auch so, egal was für eine Prozentchance dahinter war, es hat sowieso immer Cleveland gewonnen am Ende. Ja, das stimmt. Ob das mit rechten Dingen zu tun ging, wird sich zeigen, beziehungsweise da gibt es ja die wildesten Theorien drüber. Naja, das wird jetzt sicherlich ein bisschen ausgeglichener sein. Kommen wir zu den Previews. Wir starten, wie eben schon erwähnt, mit den Golden State Warriors. Letztes Jahr sicherlich ein durchaus akzeptables Jahr. Das hat sich sehen lassen können, was die Warriors auf dem Parkett fabriziert haben. 51 Siege, 31 Niederlagen. Dann doch nur der sechste Platz im Osten mit 51 Siegen, ist Wahnsinn. Sie haben sich in einer ganz tollen Serie mit, die beste fand ich, die es so in den ersten Runden gab, in 7 Spielen gegen die Clippers haben schlagen müssen. Was hat die Golden State Warriors ausgemacht letztes Jahr? Also man kennt sie vielleicht noch von Coach Nelson damals mit dem Run and Gun, dass sie so ein bisschen berühmt und berüchtigt gemacht haben, als sie auch die Serie gegen Dallas gewinnen konnten. Mittlerweile ist das so ein bisschen in 3&D transformiert. Also du hast nach wie vor eine sehr gute Offense, aber ein bisschen wahrscheinlich eher auf Halbfeld konzentriert als jetzt auf dem Fastbreak, wie es früher war. Aber eben auch eine sehr starke Defense. Die Gegner haben durchschnittlich nur 43,6% aus dem Feld geworfen. Viertschlechtester Wert in der Liga. Zweiter im Defensiv-Rebounding. Da sind natürlich Leute wie David Lee, Rebounding-wise auf jeden Fall. Und vor allem auch Andrew Bogut halt wahnsinnig wichtig. Ja, es gibt ja noch so ein Sprichwort im amerikanischen Raum, live by the three, die by the three. Ich habe mir jetzt mal notiert, die Golden State Warriors sterben sicherlich nicht sozusagen mit dem Dreier, weil sie treffen ihn einfach wahnsinnig gut. Zweitmeister erfolgreiche Dreier im Spiel, 9,4 bei viertbester Quote. Und das vielleicht so mein letzter Stat. Steph Curry und Klay Thompson haben zusammen 484 Dreier getroffen. Letztes Jahr bei 1150 Attempts zum Vergleich. Die Memphis Grizzlies haben über 80 weniger Dreier als ganzes Team getroffen. Die Pelicans nur 2 mehr als gesamtes Team. Da sieht man, ja, das Spacing ist überragend und die haben wahnsinnig gute Shooter im Team. Worüber ich mir, also gebe ich dir völlig recht, um die Dreier würde ich mir gerade in Golden State auch keine Sorgen machen, wenn ich Steph Curry und Klay Thompson im Team habe. Worüber ich mir aber tatsächlich Sorgen mache, wenn sie den nächsten Schritt gehen wollen und vielleicht so eine 7-Spiele-Serie gegen die Clippers, OKC oder San Antonio mal für sich entscheiden wollen, ist der Frontcourt tatsächlich. Andrew Bogut hat eine unheimlich lange Verletzungshistorie. Ich glaube, die Saisons, die er über 70 Spiele gespielt hat, kannst du, ohne es jetzt genau zu wissen, kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wenn überhaupt. Ja, dann hast du David Lee und dann kommt eigentlich nicht mehr so viel. Wenn sich da, du hast es gerade gesagt, die Perimeter-Defense von Golden State Warriors ist mit die beste in der Liga, aber unterm Korb habe ich einen Stat, wenn Klay Thompson mehr Blocks als David Lee, ich glaube 11 oder 12 über die gesamte Saison hat, dann fehlt da ein bisschen eine Präsenz, womit du auch Leute, die zum Korb ziehen, ein bisschen einschüchtern kannst. Und wenn dann Bogut eben auch noch ausfällt über eine längere Zeit, so wie es in den letzten Jahren waren, dann kriegst du da Probleme und ich glaube dann, gerade gegen Teams wie die Clippers mit DeAndre Jordan, mit Blake Griffin, wo wir gleich drauf kommen, der Frontcourt von San Antonio ist mit Sicherheit auch nicht der schlechteste, OKC mit Ibaka, dann wird's halt schwer. Kurz vielleicht, was sich in der Offseason getan hat, Steve Kerr ist eingestellt worden als Rookie-Coach sozusagen, hat Mark Jackson abgelöst aus dem letzten Jahr. Haben nicht unbedingt alle verstanden. Ich glaube auch nicht alle Spieler, wenn man die Statements danach so gehört hat, warum Mark Jackson gehen musste. Ich glaube nicht, dass sie mit einem anderen Coach die Serie gegen die Clippers gewonnen hätten. nach einer Saison mit 51 Siegen ist für mich die Frage, was die Erwartungshaltung vom von Management ist, dass du dann den Coach feuerst, weil du meinst, du hast nicht das aus deinen Möglichkeiten rausgeholt, was du eigentlich hättest rausholen müssen. Ja, Steve Kerr, also jetzt neuer Head Coach in Golden State, Sean Livingston, letzte Saison in Brooklyn gespielt, hat für 3 Jahre unterschrieben für 16 Millionen, für mich eine gute Investition. Allerdings auch da die Frage, er hat auch eine lange Verletzungshistorie, inwieweit er da fit bleiben kann, aber gerade als Backup für die 1 oder die 2 sogar, glaube ich, macht das schon Sinn. Sean Livingston hat letzte Saison in Brooklyn, war er einer der Lichtblicke, wenn es überhaupt Lichtblicke in Brooklyn gab letztes Jahr. Brandon Rush haben sie wieder gesigned und Jermaine O'Neal und Steve Blake abgegeben. Ist jetzt für mich spielerisch, gerade weil Livingston, glaube ich, Steve Blake ziemlich gut auffangen kann, nicht unbedingt entscheiden, aber ich glaube, für die Kabine kann so ein Jermaine O'Neal in so einem jungen Team schon relativ wichtig sein, nochmal ein bisschen Leadership mit reinbringen. Könnte sein, dass das so ein bisschen fehlt dieses Jahr. Ja, du hast es schon angesprochen, mit Bogut wahrscheinlich so der entscheidende X-Faktor im Team der Warriors. Man könnte auch ein gutes Argument machen, dass er tatsächlich der zweitwichtigste Spieler ist, eben weil du unterm Korb nicht diese hartnäckige Defense hast und auch nicht so diese Attitüde halt, wenn die du in den Playoffs brauchst. Draymond Green hat das letztes Jahr gezeigt, dass er da als ein bisschen kleiner Vierer durchaus sehr aggressiv zu Werke gehen kann, trifft auch den Dreier. Das wird sehr spannend sein. Eigentlich müsstest du ihm mehr Spielzeit geben. Du hast David Lee angesprochen. Seine Defense ist so ein bisschen wie ein spanischer Torero. Ja, was macht man mit ihm? Wird man ihn traden können? Der Mammutvertrag, das macht das Ganze natürlich schwierig. Und man immer, wenn man sich über solche Spieler aufregt, 2010 ist, kriegst du natürlich nicht leicht zu ersetzen. Ne? Und wenn du im Westen im Top-Feld mitspielen möchtest, dann brauchst du solche Leute auch offensiv. Ich glaube, sie haben auch versucht, ihn loszuwerden. Es gab ja das andere große Thema der Warriors in der Offseason, immer das Thema, dass sie an Kevin Love dran waren. Und ich glaube, so wie ich gehört habe, wäre David Lee zusammen mit Klay Thompson das Paket gewesen, was sie hätten nach Minnesota schiffen wollen. Haben sie dann aber nicht gemacht, weil sie gesagt haben, okay, Klay Thompson ist uns zu wichtig, beziehungsweise wir wollen den Backcourt mit Steph Curry nicht aufbrechen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast gerade auch die Stats angesprochen. Bei Kevin Love ist es noch ein bisschen extremer. 24 und 12 kriegst du halt auch nicht so einfach überall her. Und wenn du dann noch Verletzungsprobleme mit Bogut hast, hast du auf jeden Fall, hättest du einen großen mehr unterm Korb, beziehungsweise auch einen, der die Offense, wenn es bei Curry mal nicht so läuft, an sich reißen kann. Andernfalls muss man natürlich sagen, Klay Thompson ist vielleicht, was die Zweierpositionen in der NBA angeht, vielleicht der kompletteste Guard, was Offense und Defense zusammen angeht. Wenn du dir dann so andere Experten wie James Harden anguckst, die wahrscheinlich, wenn er jetzt seinen Vertrag verlängern wird oder wenn er eine Extension kriegt von Golden State, wovon ja alle ausgehen, in einem ähnlichen Gehaltsniveau liegen. Aber ja, ich bin so, wie gesagt, so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben, das Paket nicht zu schnüren für Kevin Love, weil ich denke, bevor es klar war, dass Cleveland den Pick bekommt, wäre Minnesota, glaube ich, auf den Deal eingegangen. Ja, ich weiß nicht, du hättest vielleicht auch noch andere Spiele mit in den Deal mit reinnehmen müssen, von denen du dich nicht trennen willst. Draymond Green wäre sicherlich einer gewesen, vielleicht sogar, je nach Verträgen, die dann zurückgeschifft werden, vielleicht sogar Andre Iguodala, der erst ein Jahr da war, da ist der Vertrag wahrscheinlich zu groß. Das ist immer so eine Sache, wie viel Unruhe schaffst du dir da tatsächlich mit diesen Trade-Gerüchten, die natürlich auch irgendwo zur Liga dazugehören. Ja, wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt vielleicht schon meinen Player to Watch vorstellen. Ist bei mir Harrison Barnes. Viele sprechen davon, dass Harrison Barnes jetzt nach so einer kleinen Stagnation im letzten Jahr vor so einer sogenannten Make-or-Break-Season steht. Ich sehe das nicht unbedingt so. Ich habe mir da so mich entschieden und sage klassisch Jein dazu. Er ist zwar erst 22 Jahre alt, aber in gewisser Weise stimmt es natürlich schon, dass er mit den Warriors zumindest ein bisschen am Scheideweg steht. 2013 hat er den Playoffs 16 Punkte gebracht. Ich weiß noch, wie er da richtig explodiert ist. Und dann letztes Jahr, genau wie in seiner Rookie-Saison, dann eher so so lala, 9,5 Punkte, 4 Rebounds, knapp unter 40% aus dem Feld, ein Play-Efficiency-Rating von 9,8. ist ein bisschen schwierig. Du hast nicht viel Möglichkeiten, mit Ball zu kreieren in Golden State, weil halt Curry und Thompson den Ball sehr viel in der Hand haben und auch Iguodala den Ball viel nach vorne bringt. Und ich glaube, Harrison Barnes ist einer, der nicht ohne Ball spielen sollte. Also ist kein Spot-Up-Shooter, ist kein Corner-Dreier-Spezialist. Der braucht den Ball, um ein bisschen zu slashen und ein bisschen was zu kreieren für sich und seine Mitspieler. Ja, und sonst gibt's eben tatsächlich zu viele Contested Jumpers, die er zu häufig an den Mann setzt und zu wenig in den Korb legt. Hat nur 2,9 Drives jedes Spiel gehabt, das ist zu wenig für einen Spieler seiner Athletik. Und 27% bei den Pull-Up-Jumpern. Das muss besser werden dieses Jahr. Ja, gebe ich dir recht, absolut. Einer, der, wo du es gerade angesprochen hast, Harrison Barnes vielleicht das Leben ein bisschen schwerer macht, ist Klay Thompson, weil er eben so viele Bälle fordert, so viele Bälle kriegt. Und deswegen, ich hatte es gerade schon mal angesprochen, mein Player to watch ist wegen dieser Extension, die jetzt kommt. Ich glaube, er steht A, ein bisschen im Management unter der Beweispflicht, jetzt zeigen zu müssen, dass er es wert gewesen ist, Kevin Love nicht zu holen, sondern auf ihn zu setzen. Und wenn er dann tatsächlich jetzt in der Gehaltsstufe von den Top-2-Guards in der Liga aufsteigt, dann reichen vielleicht auch nicht unbedingt 18, 2 und 3, was er im Moment oder letzte Saison geaveraged hat. Insofern muss da noch mal ein bisschen mehr kommen. Aber da bin ich gespannt, ob sich der Backcourt in Golden State da noch ein bisschen entwickelt. Der Backcourt in Golden State ist auch direkt meine Wette, die ich dir anbiete. Du hast es leider gerade schon vorweggenommen, dass die Jungs 480 oder 484 Dreier letztes Jahr geschossen haben. Meine Wette für dich ist, dass es dieses Jahr über die 500er Marke geht. Heißt also, Klay Thompson und Steph Curry knallen zusammen über 500 Dreier dieses Jahr rein. Ja, das wäre krass. Mir macht das viel Spaß, die Jungs anzusehen, gerade wenn einer von den beiden heiß läuft. Es gibt dann einen Satz von Bill Simmons von Grand Band, wo er sagt, ich muss meine Kumpels anrufen, schalt den Fernseher ein, Stephen Curry läuft heiß und trifft die wildesten Würfe von seiner eigenen Bank. Ich nehme es gerne an, weil ich mir tatsächlich auch noch rausgeschrieben habe, dass nur Wesley Matthews, Damian Lillard, also auch ein dynamisches Duo von Downtown, und Gerald Green letztes Jahr über 200 Makes hatten. Und da müssten die schon wahnsinnig explodieren. Ich kann es mir vorstellen. Es wäre auf jeden Fall spaßig als Zuschauer. Aber die Werte nehme ich an. Es hat sich eben schon ein bisschen angebahnt in Bezug auf meinen Player to Watch. Ich sag ganz trocken, Harrison Barnes wird getradet. Ja, und das sehe ich ähnlich. Die Wette nehme ich nicht an. Ich glaube, das ist relativ wahrscheinlich, wenn sich so entwickelt, wie es letzte Saison schon abgezeichnet hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er den Februar in Golden State nicht überleben wird. Na gut, ja, das war jetzt auch nicht die kreativste Wette, die ich bisher so zu Papier gebracht habe. Kommen wir zu den Clippers, das zweite Team, was wir vorstellen. Letztes Jahr, den Record, ja, richtig, natürlich. Ja, sie letztes Jahr, zur Erinnerung, 51 Siege. Ich habe sie einen Tick besser, 52-30. Ich habe sie genau wie letztes Jahr, 51-31. Ja, also ich glaube, das muss nicht unbedingt eine Wertung gegen das Team sein, sondern im Gegenteil, im starken Westen ist das ein ziemlich gutes Accomplishment, wenn du da über 50 Siege sammelst. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Pseudo-Contender oder ein Team wie Portland oder Houston, die halt ein bisschen weniger Siege einfahren als letztes Jahr. Genau, dann kommen wir zu den Clippers. Letztes Jahr 57 Siege, 25 Niederlagen, Dritter im Westen, sind letztlich in den Conference Finals an OKC gescheitert in 6 Spielen. Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Clippers jetzt schlussendlich wirklich zum Contender in der gesamten Liga gereift sind. Wahnsinnig, was die an Punkten abliefern. Ist das höchste... Die höchste Point Average der ganzen Liga, 107,8, was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, aber wenn du dir dann wiederum den Kader anguckst, mit DeAndre Jordan und Blake Griffin natürlich und dann auch Leute wie Jamal Crawford von der Bank, die können einiges durch die Reuse werfen. Sicherlich so der interessanteste Faktor, der während der Saison Blake Griffin wirklich zum absoluten Führungsspieler etabliert auch und geworden, während der Verletzung von Chris Paul insbesondere, hat er wirklich das Team auf seine Schultern genommen und hat ja letztlich all seine Kritiker bewiesen, dass er wirklich mehr als ein Danker ist. Ich meine, das war jetzt auch nur noch so ein kleines Rauschen im Hintergrund, wo ein paar Hater ihn da niedermachen wollten, aber was er halt an Moves sich angeeignet hat, den Spin-Move und vielleicht auch da ein Hinweis zur Preseason. Guckt euch mal die Highlights an vom ersten Preseason-Game der Clippers. Der versenkt im ersten Viertel 6 Würfe hintereinander aus der Mitteldistanz. Und der Release ist auch wesentlich smoother. Insofern, ja, das wird sehr super in der nächsten Saison, den Jungs zuschauen zu können, nicht nur wie sie eben fliegen, sondern auch einfach guten Basketball spielen. Viele Freiwürfe, Zweiter in der NBA mit 29 pro Spiel, sehr, sehr viel Ballbewegung. Das ist natürlich auch, wenn du einen sehr cleveren Zweier in JJ Redick hast, auch wenn er wenig gespielt hat letztes Jahr wegen Verletzungen. Ich habe mir notiert den Extra Pass. Das ist definitiv ein Team, was den Extra Pass spielt, um noch einen offeneren Shot zu bekommen. Bestes Offensivrating der Liga mit 112. Ja, kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Ja, vor allem das, was du über Blake Griffin gesagt hast. Also, ich habe jetzt auch ein paar Trainingsvideos aus dem Training Camp der Clippers gesehen und er hat arg nochmal an seinem Schuss gearbeitet. Und wenn er seine Distanz vom Korb weg noch ein bisschen erweitern kann dadurch, plus die Post-Moves, die er ohnehin schon hat, dann weiß ich nicht, wie denn wirklich verteidigen willst, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt wahrscheinlich wenig Spieler, gerade auf der Position, die so athletisch sind und dann noch einen guten Schuss haben und so ein gutes Post-Up-Game haben und den Ball passen kann er auch. Seine Kickouts zu JJ Redick oder wem auch immer sind auch allererste Sahne insofern. Ja, da können wir uns drauf freuen, auf jeden Fall. Was haben sie in der Offseason getan? Spencer Hawes haben sie geholt. Ist, glaube ich, die größte Major-Verpflichtung, die das Team gemacht hat und für mich unheimlich wichtig. Allein schon da, genau, allein durch das Spacing, was dadurch entsteht, aber auch für mich ganz wichtig, du bist nicht mehr gezwungen, DeAndre Jordan im vierten Viertel spielen zu lassen und dann Hack, ey, DeAndre oder wie man es auch nennen mag, über dich ergehen lassen zu müssen. DeAndre Jordans Freiwurfquote ist im Übrigen fast genau die gleiche, die Steph Curry von der Dreierlinie hat. 42%. Insofern, den willst du halt nicht die letzten Minuten auf dem Platz haben, weil du es dann dem Gegner recht einfach machst. Wenn du dann jetzt Spencer Hawes, auch kein kleiner Junge, neben Blake Griffin stellst, der dann auch das Spiel breit machen kann, der die Freiwürfe treffen kann, dann gibst du dir, glaube ich, eine deutlich bessere Chance in den letzten Minuten, da nochmal die ein oder andere Finesse mit reinzubringen. Ja, Jordan Farmer haben sie gesigned, und Glenn Davis ist wieder zurückgekommen, beziehungsweise wurde wieder re-signed. Jordan Farmer durch den Abgang von Darren Collison, kommen wir gleich in Sacramento dann nochmal drauf, gesigned. Ja, ich glaube, offensiv ist es jetzt nicht so schlimm, der Abgang von Darren Collison, glaube ich. Das könnte Jordan Farmer vielleicht im einen oder anderen Fall ganz gut auffangen. Aber die Defense von Collison wird, glaube ich, fehlen. Gerade wenn Chris Paul nochmal verletzt sein sollte, das war ja letztes Jahr ein großer Faktor, oder JJ Redick, wenn der Backcourt dann eben nochmal für ein paar Spiele ausfällt. Und ich glaube, das waren letztes Jahr nicht nur ein paar Spiele, sondern fast 30 Spiele oder so, in denen irgendeiner da nicht gespielt hat von den beiden. Dann wird das schon wichtig, da einen guten Backup zu haben. Und ja, Collison abgegeben, glaube ich, das könnte so die einzige Schwächung sein. Aber alleine die Verpflichtung von Spencer Hawes fängt das meiner Meinung nach wieder auf, dass das Team deutlich besser in der Breite aufgestellt ist. Ja, wenn du ein Team bist, wie die Clippers, als Contender etabliert, wir haben schon gesagt, dann sind die Offseason-Ziele für dich, einfach das Team noch tiefer zu machen, zu analysieren, okay, wo hast du Möglichkeiten, dich besser aufzustellen, und du hast das genau richtig analysiert, dass sie eben jetzt die Möglichkeit haben, nicht klein gehen zu müssen am Ende des Spiels mit Barnes auf der 4 und irgendwie Griffin auf der 5, sondern eben jetzt Spencer Hawes auch aufstellen zu können. Da haben sie sich einen sehr, sehr guten Free Agent an Land gezogen. Haben auch noch Joe Ingles, die Euroleague-Fans unter euch kennen ihn vielleicht, aus Barcelona verpflichtet. Ich finde es immer sehr spannend, wenn Leute, die in der Euroleague halt wirklich einiges an Stats und auch an Resümee aufgelegt haben, rüberkommen in die Staaten, was du wirklich bringen kannst. Das liegt häufig nicht unbedingt daran, dass das spielerische Potenzial nicht da ist, sondern du musst dich einfach an die Spielkultur erstmal ein bisschen angleichen und anpassen. Und da bin ich mal gespannt, ist so ein bisschen so eine Überraschungsbox immer, was da rauskommt. Aber ich glaube, es ist potenziell ein Spieler, der ihnen helfen kann. Gedraftet haben sie auch in der ersten Runde, zwar ziemlich spät, an Position 28. CJ Wilcox ist ein Shooting Guard. Sicherlich auch ein Grund, weil JJ Redick letztes Jahr nur 35 Spiele gemacht hat. Du hast es eben erwähnt, das Verletzungspech haben sie sehr gut aufgefangen mit 57 Siegen, obwohl Redick 35 Spiele, Chris Paul nur 62, Matt Barnes 63 und Jamal Crawford mit 69 Spielen letzte Saison. Das ist schon gut. Da haben sie nämlich sozusagen die Anti-Blazers gegeben. Also obwohl sie Verletzungen in der Starting Five hatten, haben sie sich sehr gut geschlagen. Und Haben natürlich auch einen super Coach an der Seitenlinie, Doc Rivers, der da sicherlich das ein oder andere Spiel, gerade wenn es eng wird, irgendwie für sich entscheiden kann. Ich würde aber doch gerne ein bisschen Kontroverse reinbringen. Du hast DeAndre Jordan reingebracht. Jetzt einfach nur mal, ohne groß nachzudenken, würdest du sagen, er ist ein Top 5 Defensivcenter der Liga? Fürs Shotblocking ja, für die One-on-One-Defense nicht. Ja, und das ist mehr oder minder auch genau der Punkt, den ich eigentlich aufgreifen möchte. Ich kann dir gleich noch mal ein paar Namen sagen, die mir so eingefallen ist, beziehungsweise sind auf den ersten Blick. Es wird so viel geschwärmt von DeAndre Jordan und das auch durchaus zu Recht. Also ist ein sehr, sehr spannender Spieler. Aber gerade so in der Help-Defense, auch individuell, wenn du wirklich Leute hast, die Finesse-Moves am Start haben, wie ein Al Jefferson, ja, mit einem Up-and-Under, der spielt wie ein alter Mann in der Kreisliga, wo du denkst, ja, den mache ich fresh, aber dann macht der einen Eurostep und ist durch und macht einen Korbleger. Also es gibt Dwight Howard, Andrew Bogut, Joakim Noah, Gasol, Tyson Chandler habe ich auch, genau. Anthony Davis, wenn du ihn als 5 zählst. Und ja. Roy Hibbert. Das sind halt, ich glaube, so irgendwie 6, 7 Leute, die meiner Ansicht nach alle in der Defense besser sind als DeAndre Jordan. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht gibt es auch ein paar Clippers-Fans unter euch. Schreibt uns mal, wieso denn vielleicht DeAndre Jordan so herausragend ist defensiv. Hast du noch was zu ergänzen? Und ja, eine Sache. Ich würde dann auch direkt überleiten zum Player to Watch, weil es DeAndre Jordan ist bei mir. Was man vielleicht, wenn ich dann mal die andere Partei nochmal ergreifen darf, was man vielleicht noch fairerweise sagen muss, meiner Meinung nach gehört zu einer guten Defense auch Rebounding und da war er letztes Jahr die Nummer 1 in der Liga mit 13,6. Das ist schon aller Ehren wert und ich glaube, deswegen ist er auch mein Player to Watch. Dementsprechend wird er auch bezahlt werden. Er ist nächsten Sommer Unrestricted Free Agent. Kann sich seinen Verein aussuchen und ich glaube, für 13,6 Rebounds, über 2 Blocks im Spiel und 10 Punkte, wenn er da sich vielleicht nochmal irgendwie einen Hookshot aneignen kann oder irgendwie sowas und da auf 15 Punkte kommt, dann kriegt er richtig Cash. Ja, kannst du mehr oder minder sogar eine Theorie aufmachen, für jeden Rebound im Schnitt, den er holt, kriegt er 1 Million. Also ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlich, wenn er irgendwie 13, 14 Millionen im Jahr bekommen würde. Das ist dann aber auch eine Sache, da gucken wir uns das nochmal genauer an, was der Salary Cap Issues halt da möglicherweise irgendwie ein Wörtchen mitzureden haben. Fairerweise muss man aber auch trotzdem sagen, dann, wenn er richtig Cash haben will, dann müssen aber die Freiwürfe besser werden. Es kann sich halt kein Team leisten, jemanden in der Crunch-Time aufzustellen, der 40% Steine von der Freiwurflinie schmeißt. Ja, das stimmt. Mein Player to Watch, Blake Griffin tatsächlich. Vieles von dem, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, haben wir eigentlich schon eben abgearbeitet. Eben seine Mechanik beim Schuss ist besser geworden. Wichtig ist gerade bei Leuten, die ein bisschen Schwierigkeiten hatten beim Wurf, der Release, also wie schnell können sie den Schuss an den Mann bringen und wegwerfen sozusagen. Der ist halt schneller geworden. Und das hast du gerade, wenn du ein bisschen Platz hast, bringt das sehr viel, dass du nicht so sehr vom Closeout des Gegners dann beeindruckt wirst, dass du den Schuss trotzdem genauso hochprozentig anbringen kannst, wie du es willst. Ich glaube, ich habe es eben schon gesagt, ist eben viel beständiger geworden, hat ein ganz komplettes Game. 24-10-4 und 8,5 Freiwürfe pro Spiel. Jetzt nochmal in einer positiven Weise provozieren. Ich sage, er ist auf jeden Fall besser als Kevin Love. Ist natürlich ein anderer Spieler. Schwierig, die Spieler zu vergleichen. Jetzt in Cleveland passt es sicherlich, dass Kevin Love da ist, gerade mit seinem Dreier. Aber wenn man von der Upside sprechen möchte, glaube ich, hat er die Nase klar vorn. Ja, vor allem auch deswegen, weil er mehr Verantwortung trägt, glaube ich einfach. Also das Spiel von den Clippers ist schon sehr zugeschnitten auf Blake Griffin. Man könnte vielleicht sagen, es ist natürlich auch einfacher, wenn du die Bälle auf dem Silbertablett von Chris Paul serviert bekommst. Aber ja, ich denke, die Rolle, die er spielt bei den Clippers mit mehr Verantwortung, mit mehr Touches, als die jetzt Kevin Love auch bei Cleveland bekommen wird, da kann man den Case auf jeden Fall schon machen, dass er vielleicht der beste Power Forward der Liga ist. Sein Schuss, ja, haben wir eben schon drüber gesprochen, hat er sich nochmal ein bisschen verbessert. Ich glaube nicht, dass sein Schuss irgendwann so sexy werden wird wie der von Kobe oder Melo oder den ganzen anderen Shootern. Aber das muss er auch nicht. Aber wenn er den konstant treffen kann, dann ist er in jedem Fall eine Waffe. Ja, meine Wette an dich. Letztes Jahr habe ich nachgesehen bei Basketball Reference, waren die Clippers das heimstärkste Team der Liga. 34 zu 7. Ich sage, dieses Jahr verlieren sie zu Hause nicht mehr als 5 Spiele. Die nehme ich an. Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie die Wette, die du, glaube ich, bei Utah gemacht hast. Also ich kann es mir vorstellen und es geht in die richtige Richtung, aber es ist natürlich schon eine Hausnummer, nur 5 Spiele. Gerade wenn du die Schedule irgendwie hast und du hast Back-to-Backs oder es fehlt jemand. Ja. Aber gut, andererseits kannst du auch sagen, hey, das sind nur 2 Spiele weniger und wenn die Jungs gesund bleiben und der Kader ist besser geworden, dann ist das drin. Ich nehme die Wette mal an, aufgrund der Wette. Und die müssen nicht mehr jeden Tag Donald Sterling ins Gesicht gucken, der an der Seitenlinie sitzt. Ja, das stimmt. Das hilft definitiv von der Motivation her. Ja, meine habe ich gerade in letzter Instanz nochmal geändert. Ich sag jetzt einfach mal, JJ Redick wird bester Dreierschütze der Liga. Bei Dreierschützen geht's viel um Rhythmus. Und ich glaube, es ist schwierig, Rhythmus zu finden, wenn du nur 35 Spiele spielst. Ich glaube, das Potenzial hat er auf jeden Fall. Und gerade wenn das Spacing jetzt noch besser ist, da kann er, glaube ich, hochprozentig treffen. Also meinst du, die beste Percentage der Liga wird haben? Nehme ich auf jeden Fall an, weil, wenn du dich erinnerst, ich habe in unserer Folge, als wir den Osten und New York behandelt haben, gesagt, dass José Calderón die beste Percentage haben wird. Insofern, ja, du gehst mit Redick, ich gehe mit Calderón, die Wette nehme ich an. Ja, gut, dass du das auch noch im Kopf hast. Da kann gar keiner uns darauf aufmerksam machen, dass wir unsere eigenen Podcasts nicht anhören würden. Ja, kommen wir zum dritten Team, die LA Lakers, das andere Team. Mensch, was ist mit mir los? Ich vergesse irgendwie immer hier die Predictions. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ich sage, das Team verbessert sich auf 59-23 um 2 Siege. Ich sage, das Team verbessert sich um 4 Siege und wird mit 61 Siegen stärkstes Team im Westen. Oh, das hätte ja auch theoretisch deine Wette sein können. Das ist ja schon eine Hausnummer. 61 Siege ist schon sehr, sehr stark. Ja, diese Zahl an Siegen werden die LA Lakers nicht einfahren können dieses Jahr. Im Gegenteil. Wahrscheinlich nicht mal die Hälfte. Da hast du wahrscheinlich recht. Wieso das so ist, werden wir jetzt, glaube ich, besprechen. Letztes Jahr 27 Siege, 55 Niederlagen, Kobe nur 3 Spiele gespielt, Kobe nur 6 Spiele gespielt, aber trotzdem so gut wie gar nicht. 14. Platz, also vorletzter im Westen. Nur Utah, Philly und Milwaukee hatten ein schlechteres Point Differential, also tendenziell gab es da im Staples Center in LA häufig Blowouts zu betrachten, was da sicherlich nicht so gut ist. Und gerade die verwöhnten Fans aus Hollywood werden sicherlich auch nicht erfreut gewesen sein, dass es das drittschlechteste Home-Team der Liga war mit 14-27. Du hast eben erwähnt, die Clippers haben mehr als doppelt so Spiele gewonnen zu Hause wie die Lakers. Ja, das ist natürlich, was die Stadtrivalität in LA angeht, eine absolute Katastrophe. Das Selbstverständnis, was die Lakers an sich haben, liegt völlig woanders und vor allem das Selbstverständnis, was Kobe an sich und seine Teammates hat, liegt in ganz anderen Sphären als das, was es letzte Saison war. Und ich weiß nicht genau, wenn wir jetzt mal zur Offseason kommen, ob sich das großartig ändern wird in diesem Jahr, ehrlich gesagt. Pau Gasol haben sie abgegeben, Jody Meeks haben sie abgegeben, 2 Jungs, die letztes Jahr das Team noch mitgetragen haben, wenn man davon reden kann. Chris Kaman ist nicht mehr da, Kendall Marshall ist nicht mehr da. Jeremy Lin, Carlos Boozer und Julius Randle im Draft sind so die Majors, die sich LA jetzt in der Offseason geholt hat. Ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge oder so schon mal gesagt, als die Training Camps in LA waren, habe ich ein Interview mit Kobe gesehen, wo sie ihn gefragt haben, ob er mit dem Kader zufrieden ist. Und er hat sich so ein Lächeln abquälen müssen und hat gesagt, ja, wir sind ja die keiner haben wollte. Hat wahrscheinlich darauf angespielt, dass Boozer in Chicago geamnestiert wurde. Ja, ich glaube aber, die sind nicht nur die keiner haben will, sondern auch die nicht viele Spiele gewinnen werden. Pau Gasol weg, dafür Carlos Boozer, ist für mich ein herber Einschnitt, ehrlich gesagt. Sowohl offensiv als auch defensiv. Gasol ist mit Sicherheit nicht der beste Frontcourt-Defender in der ganzen Liga, aber in meinen Augen um einiges besser als Carlos Boozer. Offensiv spielen die beiden meiner Meinung nach nicht in einer Liga. Insofern, ja, Jeremy Lin, weiß ich nicht, also ich halte ihn als New York-Fan, habe ich natürlich den Hype um Jeremy Lin in der ersten Stunde, Lin's Sanity zur ersten Stunde direkt mitbekommen, danach einen Riesenvertrag in Houston unterschrieben, jetzt zu den Lakers. Ich finde, er ist ein guter, durchschnittlicher NBA-Point Guard, aber mehr eben auch nicht. Und wenn du als Alternative dann Steve Nash hast, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob man ihm mehr als 40, 50 Spiele zutrauen kann mit seinen 40 Jahren. Und wahrscheinlich hast du Glück, wenn es mehr als 15 Minuten und 40 Spiele werden, dann reicht das nicht. Kobe ist alt, Kobe ist verletzt, war lange verletzt, hat in den letzten 2 Jahren kaum Basketball gespielt. Wie gesagt, Nash ist alt, Lin ist durchschnittlich, Boozer ist schlechter als Gasol. Ich sehe der Saison, was dann in der Free Agency nächstes Jahr kommt, muss man mal sehen. Dieses Jahr in der Free Agency haben sie ja auch keinen großen Namen bekommen. Aber ich sehe der Saison mehr als skeptisch gegenüber. Ja, durchaus. Man kann auch, glaube ich, hinterfragen, was sich das Management wirklich gedacht hat, weil du siehst nicht unbedingt einen roten Faden. Einerseits holst du Leute auch wie Ed Davis, der zwar underachieved hat bisher so in der Liga, aber durchaus ein Talent ist. So in Toronto hat das gezeigt. Letztes Jahr in Memphis natürlich hinter dem Frontcourt nicht wirklich viel Spielzeit bekommen. Du draftest Julius Randle, ja, die Leute, die freuen sich auf die jungen Spieler, auch Jeremy Lin durchaus, auch von der Marketingperspektive, glaube ich, in einem großen Markt sehr, sehr, sehr, sehr guter Trade, zumal du noch einen First Rounder von Houston mit dazu bekommen hast umsonst. Also das Hut ab für diese Leistung. Aber dann holst du eben Leute wie Carlos Boozer aus der Amnesty raus und wettest mit denen. Wenn du folgende Leute alle auf der 4 spielen hast, jetzt Boozer, Randle, Ed Davis, Ryan Kelly und Jordan Hill. Jordan Hill wird natürlich auf der 5 spielen, ist aber nicht nur überbezahlt mit 2 Jahren 18 Millionen, sondern eben auch undersized. Das verstehe ich nicht unbedingt, aber andererseits könnte man sich vielleicht damit auch erklären, es ist ein Team mit großer Tradition und du willst den Fans nicht direkt zumuten, dass du halt wirklich abfällst und deshalb nimmst du Leute, die dich halbwegs über Wasser halten während der Saison. Ich glaube auch, ich hatte es ja gerade mal gesagt, das Selbstverständnis der Lakers ist mit Sicherheit ein anderes. Ich glaube, mit Kupchak und dem ganzen Management der Lakers war klar, dass es dieses Jahr nichts werden kann. Insofern holst du dir mit Jeremy Lin wenigstens noch einen großen Markennamen beziehungsweise einen Spieler, der die Marke so ein bisschen auch international transportieren kann. Ich überlege gerade, wenn es ganz blöd läuft, können die Lakers trotzdem 2 All-Stars stellen vielleicht, ne? Ja, das liegt natürlich am Voting, aber das könnte natürlich sein, wenn Nash jetzt irgendwie noch ein bisschen Hype bekommt oder Lin in dem Fall. Ja, und Kobe ist, glaube ich, ein Lock nach wie vor. Wenn man sich den Kader mal anschaut und sich fragt, wer ist deren bester Verteidiger, dann musst du erstmal ganz lange überlegen. Und es könnte Jordan Hill sein. Was sagt es über dein Team aus, wenn Jordan Hill dein bester Verteidiger ist? Oder wenn es schon Julius Randle ist als Rookie? Der übrigens auch mein Player to watch ist. Julius Randle, ich glaube, dass sich die Leute in LA und vor allem die Fans von den Lakers sehr auf ihn freuen können. Er ist sehr, sehr, sehr, sehr NBA-ready Spieler, jedenfalls was den Körper betrifft, sehr bullig, hat letztes Jahr, wenn auch im College, aber trotzdem 65% unterm Korb getroffen, ist aus der Kentucky-Schule. Ich habe mir mal ein paar Leute aufgeschrieben, die man so kennt, die auch aus Kentucky kommen, vom College. Boogie Cousins, Anthony Davis, Nerlens Noel, Nerlens Noel und Enes Kanter. Das sind alles sehr reife Spieler, die sicherlich gute Fundamentals drauf haben. Ich habe mir auch nochmal das Video reingezogen von den Jungs von Draft Express, die immer eine sehr, sehr coole Arbeit machen, irgendwie den Spieler zusammenzufassen. Und du siehst, dass er halt irgendwie eine Mischung aus Zach Randolph, also Siebau ist, was so seine Fußarbeit, sein Rebounding betrifft. Er hat ein paar Hooks, die er an den Start bringen kann, ist aber auch kein Shotblocker. Also das kann er nicht unbedingt. Aber auch ein bisschen Blake Griffin, also bevor ihr mich hier bewerft, ich meine das jetzt eher nur auf das Ballhandling. Also wenn man sich anschaut, er kann Coast to Coast gehen, er kann ein bisschen mit dem Ball sich bewegen, er hat einen sehr, sehr schönen Spin-Move und das haben eben nicht so viele Big Men. Und seine Probleme, die er hat, sind halt so klassische Rookie-Probleme. Ne? Er kann nicht zu seiner schlechten Hand gehen, er hat Probleme mit dem Jumper, das kannst du alles lernen. Und jetzt lernt er im ersten Jahr von Carlos Boozer. Ja, schön übers rechte Ohr gezogen und dann Swish. Aber ja, ich freue mich auf den Jungen. Und ja, wen hast du als Player to watch? Kobe. Und zwar allein deswegen, weil ich mich drauf freue, wenn Kobe wieder spielt. Ich glaube, für mich ist die NBA cooler, wenn Kobe dabei ist. Nach wie vor. man kann es ja jetzt nicht so richtig sagen, wie er jetzt noch spielt, also in der Preseason, jetzt hat die Preseason gerade angefangen, da kann man eh nicht so viele Eindrücke erstmal gewinnen. Wenn es dann aber ernst wird und sein Gameface wieder rauskommt, glaube ich, dass er zumindest offensiv noch für das ein oder andere Highlight sorgen wird und da freue ich mich drauf. Ich fände es schön, wenn er einfach verletzungsfrei bleibt, so eine Karriere sollte einen würdigen Abschluss finden. Das Problem, was ich mit Kobe tatsächlich habe oder beziehungsweise mit dem Management, ich glaube, da haben sich die Lakers ein bisschen verzockt, ehrlich gesagt. Ich habe kein Problem damit, wenn du einem verdienten Spieler viel Geld gibst und sagst, du hast so viel für unsere Franchise gemacht, beziehungsweise Kobe hat es ja umgedreht und hat gesagt, warum soll ich weniger Geld nehmen, wenn die Owner so viel Kohle kriegen? Er wurde ja jetzt bestätigt durch den TV-Deal. Insofern finde ich das schon ein legitimes Argument. Wobei sie sich aber verzockt haben, glaube ich, ist, dass Kobe nicht mehr so attraktiv ist, um andere Leute nach L.A. zu holen. Das hat jetzt bei Melo nicht geklappt, das hat bei LeBron nicht geklappt, das hat bei Kevin Love nicht geklappt. Keiner dieser großen Free Agents, sage ich mal. Dwight hat es geklappt. Ja, bei Dwight hat es geklappt, der wollte ganz schnell wieder weg. Also ich glaube, es ist schwierig, mit Kobe zusammenzuspielen, aber er hat nicht mehr diese Zugkraft, die er vielleicht noch vor 5 Jahren gehabt hätte, sodass sich andere Stars drum reißen, mit ihm zusammenzuspielen, so wie jetzt ein Durant oder ein LeBron. Und jetzt hast du erstmal 2 Jahre an der Backe mit diesem riesen Vertrag. Und wenn du dann keine Free Agents bekommst, zum Beispiel Kevin Durant in 2016, dann wird es eine harte Arbeit, da einen ordentlichen Rebuild hinzukriegen. Auf jeden Fall. Gleichzeitig ist natürlich Kobe jemand, von dem junge Spieler ungemein profitieren können. Also allein wenn du diese klassischen Dinge wie Arbeitsmoral, Arbeitseinstellung, diese positive Besessenheit, die ja bei Kobe absolut sichtbar ist in jedem Moment, wo er auf dem Platz steht, das färbt, glaube ich, ab und das ist sehr, sehr gut gerade für junge Spieler. Man hat es auch gesehen jetzt beim Preseason-Spiel, wie er Julius Randle angefeuert hat und da muss ich dir recht geben, also da freut es auch einfach, weil man sieht, er ist ein Teamspieler, ne? Und der verdient so viel Geld und hat alles gewonnen und er weiß, die reißen heute dieses Jahr nicht ganz so viel, aber er freut sich halt trotzdem drauf und ich glaube, der wird auch beißen und einiges machen. Dann habe ich aber gleichzeitig eine Frage an dich. Würdest du dich denn freuen, wenn er mehr als 33 Minuten spielen würde? Ich glaube, das kann er gar nicht mehr, oder? Ist das deine Wette? Ja, genau. Also das wäre meine Wette, weil ich nicht so Vertrauen habe in Byron Scott, dass er die Minuten halt wirklich im Blick hält. Ich sag, er spielt knapp über 33 Minuten, was absolut fatal wäre bei der Verletzungshistorie, die er in letzter Zeit hatte und halt bei einem älteren Spieler. Boah, die Wette nehme ich an. Ich hoffe nicht, dass Byron Scott so blind ist und Schindluder mit der Achillesferse von Kobe treibt. Nee, der darf, also klar, es kann sein, ich nehme die Wette an, ich hoffe es aber nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass man die Saison als das einordnet, was sie ist, nämlich eine Übergangssaison und Kobe dementsprechend auch nicht verheizt und in die nächste Verletzungsmisere schickt. Vielleicht noch als kurzer Nachtrag, Mike D'Antoni war natürlich auch sehr clever, was das betrifft, hat vor 2 Jahren letztlich auch führend dazu, dass er sich die Achillessehne gerissen hat, Kobe 38,6 Minuten gespielt. Ich glaube, es gibt auch auf dem Planeten nur einen Menschen, der Mike D'Antoni mehr hasst als ich und das ist Kobe, ehrlich gesagt. Ja, okay, das macht Sinn in Bezug auf deinen Bezug zu den Knicks. Meine Wette, die ich dir anbiete, Kobe wird nicht so viel spielen, Kobe wird auch nicht mehr an die Zeiten anknüpfen, die er mal hatte. Ich sage trotzdem, es wird mehr als 3 Spiele geben, in denen Kobe mehr als 40 Punkte auflegt. Ich glaube, irgendwann so in Richtung Dezember oder Januar hat er sich das alles mal angeguckt und da ist ja noch dieser Scoring-Record, den er vielleicht irgendwann mal holen könnte als Nummer 1. Insofern wird er sich vielleicht mal in ein paar Spielen sagen, kommt ihr Pfeifen, bald zu Papa. Ja, da sage ich Pass. Also ich passe im wahrsten Sinne des Wortes. Ich nehme sie nicht an, weil ich glaube, dass er das durchaus noch drauf hat und auch Bock drauf hat. Also man hat das gesehen in den Saisons, wo das Team nicht so gut war und er hat einfach übernommen und hat gesagt, ja gut Jungs, dann gib mir jetzt den Ball und ich fange an zu ballern. Diesmal werde ich es nicht vergessen, keine Sorge. Mein Tipp für den Rekord nächste Saison für die Lakers ist 30-58. Ich sehe sie ein bisschen besser tatsächlich, bin noch nicht ganz überzeugt von meinem eigenen Tipp, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, dass Lin eine ganz gute Saison spielen wird und auch ein Kobe, der gewinnt sicherlich das ein oder andere Spiel, was eng ist, gerade gegen den Osten, kannst du da ein bisschen was reißen. Bin ich 100% d'accord, Ich glaube auch nicht, dass es mehr als 30 Spiele werden. Glaube aber auch, dass diese 30 Spiele dann eben daraus resultieren, dass Kobe mal ein Spiel oder übernimmt oder Lindmann guten Tag hat oder Swaggy P, wenn er auch von seiner Verletzung wieder da ist. Ja, ich habe sie genau auch bei 30 Siegen. Super. Kommen wir zum vierten Team, den Phoenix Suns. Letztes Jahr wahrscheinlich so ein bisschen das Überraschungsteam der gesamten Liga. Mit 48 Siegen knapp die Playoffs verpasst im Westen, 9. Platz. Wurde von vielen Experten so zu Beginn der Saison aufgrund des Rookie-Coaches und mit 2 Point Guards im Team, wie sollen die miteinander spielen, so als Lachnummer gescholten. Haben aber eine wahnsinnige Saison gespielt. Vielleicht. Genau, du sagst es trotz, dass obwohl Bledsoe so lange verletzt war. Ich habe mir auch aufgeschrieben, einfach nur Bledsoe und Dragic im Backcourt gleich Zucker. Und ich glaube, da braucht man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ihr wisst es selber, die Jungs haben halt Teams auseinandergenommen mit ihren Drives, absolut zur Verzweiflung gebracht. Und wenn dann noch Spieler wie Jared Green, PJ Tucker oder Mason Plumlee dir Punkte, Rebounds und Defense geben, dann spielst du eben so eine gute Saison. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht verstanden, warum keiner Dragic und Bledsoe als bester Backcourt, diese Diskussion kam ja in den letzten Wochen auf, angetrieben durch Dion Waiters und John Wall, auf dem Zettel hatte. Weil ehrlich gesagt gehören die beiden für mich dazu. Ich glaube, in der Liga, was Offense und Defense angeht, Bledsoe in der Defense wahrscheinlich mehr als Dragic, aber die können sich ruhig mit jedem Backcourt messen. Ja, ich glaube, wir haben als in Anführungsstrichen Experten die Jungs halt besprochen, als ich gesagt habe oder behauptet habe, dass Wall und Beal der beste Backcourt der Liga waren. Hast du geschrien und gesagt, nee, guck mal auf die Jungs aus der Wüste, aus Arizona. Und ich glaube, durchaus zu Recht. Ja, vielleicht noch als letzter Punkt, so vom Recap, man kann durchaus sagen, dass die beiden Morris Twins, die ja auch verlängert haben, du wirst wahrscheinlich gleich kurz darauf eingehen, so einen kleinen Breakout hatten. Beide von der Bank kommend, aber sehr, sehr gut gespielt letzte Saison. Genau, du sagst es. Damit sind wir auch direkt in der Offseason drin. Die größte Verpflichtung in der Offseason ist Isaiah Thomas. Ein dritter Point Guard. Du hast gerade gesagt, letztes Jahr haben die Leute gesagt, naja, mit 2 Point Guards, wie soll das gut gehen? Dann holen wir uns halt einen dritten, weil das so gut geklappt hat. Ja, für die Minuten, wir haben da heute auf dem Freiplatz mal ein bisschen drüber gesprochen. Kann das schon ganz cool sein, glaube ich, wenn du so jemanden noch in der Hinterhand hast. Ich bin jetzt kein riesen Isaiah Thomas-Fan, aber beziehungsweise halte ich Dragic und Bledsoe für deutlich stärker. Aber das wird eben auch seine Rolle sein und ich glaube, dafür ist es schon in Ordnung. Dazu haben sie sich auch noch den zweiten Drachenbruder geholt. Zoran Dragic spielt jetzt auch in Phoenix, der Bruder von Goran Dragic. Bledsoe haben sie verlängert. Ging ja den ganzen Sommer ein riesen Hickhack. Will er jetzt den Vertrag da unterschreiben? Dann war zwischenzeitlich mal ein Sign-and-Trade irgendwie mit Minnesota im Gespräch. Ich glaube, es sind jetzt 70 Millionen geworden. Beide Parteien sind zufrieden. Sie haben ihren Player bekommen, den sie haben wollen. Vielleicht ein bisschen überbezahlt, aber naja, gut, muss man mal sehen. Spannend wird's dann, wenn Dragic, also der ältere Bruder Goran Dragic, ist er überhaupt der ältere Bruder? Weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube schon. 25, der ist jünger. Wenn er ist im Sommer Unrestricted Free Agent und dann wird's halt spannend, ob sie den zweiten Teil des Backcourts dann auch sein können oder nicht. Hängt bestimmt ein bisschen davon ab, wie die Saison jetzt läuft. Ja, wen haben sie abgegeben? Channing Frye ist, glaube ich, der größte Verlust für das Team. Gerade das Pick and Roll, Pick and Pop, was gespielt wurde mit Channing Frye, hat extrem gut funktioniert in Phoenix letztes Jahr. Und ich glaube, das ist auch was sie diese Saison tatsächlich ein bisschen vermissen könnten. Ja, definitiv. Das haben die Verantwortlichen in Arizona, glaube ich, auch gesehen und haben dann reagiert und Anthony Tolliver unter Vertrag genommen, 2 Jahre 6 Millionen, der bei den Bobcats so ein bisschen als Stretch-Vierer agiert hat letzte Saison, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein direkter Vergleich, den du da ziehen kannst. Channing Frye ist seit Jahren einer der besten Pick-and-Pop-Stretch-Fünfer, wenn du so willst, bei passabler Defense auch durchaus. Also du kannst den Jungen spielen lassen. Ist so ein bisschen wie Spencer Horst, nur wahrscheinlich noch ein bisschen erfahrener. Und die Leute, also in der NBA geht's halt auch echt viel um Respekt. Ne? Und wenn du da mehrere Saisons sehr gut von außen triffst und reihenweise Dreier da versenkst, dann bleiben die Leute bei dir und bleiben ein bisschen kleben und haben Angst, dass dann der Kickout kommt und dann entstehen nämlich die Lücken für Bledsoe und Dragic. Und ich glaube, das wird vielen Spielern im Team von Phoenix wehtun, dass sie dann eben nicht mehr die Lücken hatten, wie sie es gewohnt waren im letzten Jahr. Ja, eben das Spacing wird man sehen. Klar, die Morris Twins können auch beide eigentlich von draußen schießen. Die werden, glaube ich, die größten Beneficiaries sein von diesem Abgang. Sprich, die werden die meisten Minuten abbekommen. Du hast es eben schon erwähnt, es gibt nur 240 Minuten, die du verteilen kannst. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben für alle Spieler. Ich habe mal jetzt Markieff Morris in die Starting Five geholt und dann einfach mal den Jungs ungefähr die Minuten gegeben, die sie letztes Jahr gespielt haben als Starter. Bei Dragic bin ich ein bisschen runtergegangen, weil Isaiah Thomas jetzt da ist. Da würde Isaiah Thomas 25 Minuten Zeit haben, noch zu spielen. Jared Green 18 nur, Marcus Morris 17, Anthony Tolliver so um die 12. Das ist schon recht wenig für Leute, die sich auch beweisen wollen. Und ein letztes gutes Argument, was ich mal gehört habe, ist, wie zufrieden sind die Jungs, weißt du? Die sind super gehypt worden, haben eine tolle Saison gespielt, die Chemie ist wohl sehr gut im Team, aber irgendwann geht's dann auch mal um Geld und um Stats und wann fangen die Jungs an zu sagen, ja hör mal Coach, ich möchte jetzt auch ein bisschen spielen und aufs Parkett kommen? Ja, ganz genau. Sehe ich absolut genauso und deswegen ist auch zum Beispiel Markieff Morris mein Player to watch dieses Jahr. Für mich noch der stärkere der beiden Twins, ehrlich gesagt. Letztes Jahr 13,8 und 6 Punkte und 6 Rebounds pro Spiel. Ja, und das ist dann wirklich die Frage. Wie entwickelst du so jemanden weiter, wenn du tatsächlich die Minuten eventuell ein bisschen limitieren musst? Beziehungsweise, wie ist jetzt die Erwartungshaltung im Team? Letztes Jahr hat es für die Playoffs nicht ganz gereicht. War das jetzt tatsächlich mit den 48 Siegen im letzten Jahr eine totale Überraschungssaison? Alle haben overachieved? Oder ist das jetzt das, an das sich sowohl der Verein als auch die Fanbase gewöhnen kann? Du spielst nach wie vor im starken Westen und ich glaube nicht, wenn wir gleich zur Prediction kommen, dass es für 50 Siege reichen wird. Aber ich glaube, weit drunter als letztes Jahr würde dann auch zu dem Unmut führen, den du gerade angesprochen hast. Ja, und das erste große Signing im Sommer steht dann wieder an mit Dragic. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, bleibt er nicht. Das könnte so ein bisschen für Unruhe sorgen, allerdings glaube ich, den Rookie-Coach hattest du auch schon angesprochen, dass Hornacek das extrem gut im Griff hat. Das hätte ich ihm letztes Jahr nicht zugetraut, von der Picke weg, das in Phoenix so zu regeln. Ja, das stimmt definitiv. Vielleicht noch ein letzter potenzieller Unruheherd. Und ich meine, wir wollen das jetzt auch nicht irgendwie schwarz malen oder so, aber ist nun mal so, wenn du jemanden holst wie Isaiah Thomas, sicherlich so ein bisschen so ein Stil, auch was den Vertrag betrifft. Der hat nun mal letztes Jahr in Sacramento viel werfen können und war in einem Team, was in gewisser Weise dysfunktional ist. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Sacramento sprechen. Und hat 15 Würfe pro Spiel genommen. 15 Würfe wird er bei Phoenix nicht bekommen können. Klar, so 11 wird er vielleicht bekommen. Ja, und wenn, du sagst es, wenn, dann gibt es wahrscheinlich Streit irgendwie mit anderen Leuten. Aber klar ist, die werden Run and Gun spielen müssen, weil du hast nur Mason Plumlee als Großen und sonst wirst du wahrscheinlich sogar mal die Morris-Leute oder Morris-Zwillinge auf der 5 sehen für ein paar Minuten. Das wird sicherlich spannend sein zu sehen. Mein Player to watch ist Jared Green. Letztes Jahr war er drittbester Scorer im Team. Wer hätte das gedacht vor ein paar Jahren, wo er noch als eindimensionaler Dunker Unruheherd rumgereicht worden ist, unter anderem auch nach China. 15,8 Punkte, wahnsinnige Quoten, jedenfalls von Downtown und auch von der Linie. Ich habe mir mal ein paar Spieler angeguckt in den letzten Jahren, um mal zu gucken, okay, wohin kann es gehen für ihn? Weil ich glaube, viele Leute könnten sagen, ja, hey, der knüpft daran an und hat eine coole Saison. Oder andere Leute sagen, ja, das war ein Outlier und der bricht definitiv zusammen oder wird getradet und kann da nicht daran anknüpfen. Hatte 6,2 Dreier pro Spiel abgefeuert in 28 Minuten Spielzeit. Und in den letzten 10 Jahren haben nur zwei Spieler mehr als 6 Dreier geworfen bei weniger als 30 Minuten Spielzeit. Und das ist J.R. Smith, ja, dein J.R. und Carlos Delfino. Und ich glaube, das sind zwei Spieler, die das so ein bisschen personifizieren, wo er hin kann. Carlos Delfino, klar, ist jetzt leider verletzt, durchaus guter Spieler, aber jetzt nicht die Creme de la Creme. Aber wenn ein Jared Green, J.R. Smith sein könnte irgendwann, als die positiven Seiten von ihm sozusagen, dann wäre das durchaus gut. Ich würde sagen, vielleicht nicht so geisteskrank. Ja, insofern für mich die Frage der Ceiling, also der Decke sozusagen für sein Spiel. Ich habe auch jemanden, dem ich noch mehr zutraue, beziehungsweise wo ich denke, dass die Stats nochmal nach oben gehen, von einem sehr guten Level auf ein hervorragendes Level, und das ist tatsächlich Goran Dragic. Ich glaube, letztes Jahr 20 Punkte im Schnitt und 6 Assists, ich glaube, das geht nochmal ein bisschen hoch. Ich glaube, er hat sein Ceiling noch nicht erreicht tatsächlich. Ich bin ein unheimlicher Dragic-Fan, muss ich sagen. Super schön, dem Jungen zuzugucken, kann zum Korb ziehen, kann schießen, kann verteilen, stellt sich die Leute richtig. Wenn jetzt Bledsoe mit seinem Riesenvertrag und seiner neuen Rolle ihm da vielleicht ein bisschen in die Quere kommt, beziehungsweise er so die Chefrolle haben will im Backcourt, muss man mal gucken. Aber ich glaube, ich schiele so ein bisschen darauf, dass Dragic vielleicht eine Verpflichtung für die Knicks im nächsten Jahr sein könnte, würde ich mich mega drüber freuen. Aber naja, also mein Player to watch auf jeden Fall Goran Dragic. Ich glaube, das geht nochmal ein bisschen weiter nach oben. Und meine Wette ist auch Goran Dragic, weil ich sage, dieses Jahr, letztes Jahr hätte er es meiner Meinung nach schon verdient gehabt und dieses Jahr wird er dann endlich All-Star. Ja, ich glaube, ich passe bei der Wette, aber interessant wäre sich zu überlegen, wer von den beiden, wenn Bledsoe verletzungsfrei bleiben sollte, es eher verdient hätte, oder? Ja, und was wir gerade angesprochen haben, ich kriege halt die totale Krise, wenn Jeremy Lin, Kobe oder Steve Nash Dragic vorgezogen werden, was ja tatsächlich durchaus sein könnte. Ja, also ich glaube, Kobe wird definitiv als Starter reingewählt. Gerade die Fans in Asien werden dann Wörtchen mitreden. Das ist ja eine wiederkehrende Problematik, die du halt beim All-Star-Game hast, jedenfalls was die Starting Five betrifft. Aber ich glaube, ich passe, weil ich glaube, es kann durchaus sein. Gerade letztes Jahr Most Improved Player geworden, hat ihm einiges an Respekt verschafft in der Liga und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht dann zum All-Star-Game reisen darf. Meine Wette ist, dass die Suns unter die Top 3 im Pace-Faktor kommen werden. Muss ich ein bisschen ausholen. Zum Vergleich, letztes Jahr waren sie Achter. Der Pace-Faktor ist einer dieser Advanced Stats, eine metrische Angabe eben für die Spielgeschwindigkeit und misst die ungefähre Anzahl von Ballbesitzen pro 48 Minuten. Letztes Jahr hatten die Suns dabei ungefähr 96 Ballbesitze pro Spiel. Philly war das schnellste Team der ganzen Liga mit 99 und Denver zum Beispiel, die ja auch traditionell spielen, hatten 98. Ich glaube, Philly war auch das schnellste Team der Liga, weil sie nicht so viele offensive Sets haben, die sie laufen können. Insofern bleibt denen nicht viel anderes übrig. Ja, nehme ich an. Nicht, weil ich nicht glaube, dass das nicht sein kann. Mir ist der Sprung von 8 zu 3 einfach ziemlich krass. Insofern nehme ich die Wette gerne an. Gut, dann zu guter Letzt noch dein Tipp. Mein Tipp sind 46 Siege, 2 weniger als im letzten Jahr. Ja, im Grunde die gleiche Saison wie letztes Jahr. Channing Frye wird, glaube ich, schon ein bisschen fehlen. Dafür ist Bledsoe wieder für ein paar Spiele mehr da. Ich glaube, der Westen ist nicht schlechter geworden. Insofern habe ich es im Grunde so wie im letzten Jahr auch. Ja, ich glaube, dass du da näher dran liegst als ich. Ich habe sie gleich wie letztes Jahr mit 48-34. Ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen ein Schritt zurück, wenn man so gehen will, halt ein paar Siege weniger geben wird. Einfach, weil das Team sich wieder ein bisschen neu einspielen muss. Die Rotationen sind noch nicht ganz so fest. Genau. Die Sacramento Kings sind das letzte Team, das wir heute besprechen werden. Letztes Jahr 28 Siege, 54 Niederlagen, Platz 13 im Westen. Wohin will dieses Team, habe ich mir aufgeschrieben. Letztes Jahr haben sie für Rudy Gay getradet mit den Toronto Raptors. Rudy Gay sicherlich ein Spieler, der ein bisschen viel Hate abbekommen hat die letzten Jahre, weil er halt diese unliebsamen langen Zweier nimmt. Ein recht ineffizienter Schuss im Basketball, wenn du jetzt nicht gerade LaMarcus Aldridge oder Dirk Nowitzki heißt. Für Rudy Gay ist es einer. Und ja, ein Team, was ein paar Stärken hat, ne? Gerade das Rebounding oder auch das Inside-Scoring letztes Jahr. Vierter in Free-Throw-Attempts und Sechster in Two-Point-Percentage. Sehr hochprozentig, hat natürlich viel mit Boogie Cousins zu tun, der letztes Jahr wieder komplett ausgerastet ist mit knapp 23 Punkten, fast 12 Rebounds, 3 Assists, anderthalb Steals und anderthalb Blocks. Also da kannst du auch sagen, schnelle Hände. Ja, was sagst du? Ich glaube, du hast auch noch ein paar Stats rausgesucht, die da die böse Seite des Sacramento Kings Ja, leider Gottes, muss man wirklich sagen. Ich hab mir die gleiche Frage gestellt, wo geht's hin? Folgende Stats für die Sacramento Kings. 28. bei den Dreiern, 30. bei den Assists, 27. bei den Blocks. Das Ganze wird nur noch scheißiger, wenn man sich anguckt, was die Gegner mit denen machen. 27. in den Turnovers, Punkte 24. und Dreier-Percentage 29. Das ist einfach kein gutes Basketballteam. Ja, ja, auch wie sie dann offensiv spielen, um den Fokus da nochmal zu bringen. Es gibt nur einen einzigen Spieler oder gab, und den gibt es jetzt auch nicht mehr, das ist nämlich Isaiah Thomas, der letztes Jahr im Team mehr als 3,5 Assists gespielt hat. Und das ist eigentlich schlecht, wenn du ein Team betrachtest und du siehst, okay, der Ball läuft nicht ganz so. Klar, du kannst jetzt auch sagen, hey, haben schlecht geschossen oder der Ball geht viel in Low Post, wo dann irgendwie ein bisschen Boogie agieren kann und der wirft halt nochmal oder schließt viel ab. Aber tendenziell ist das nicht unbedingt ja so gut, wenn du so wenig assistierst. Im Prinzip kann ich das ja dann auch schon vorwegnehmen. Also Isaiah Thomas ist halt zu den Suns gegangen, das haben wir eben schon besprochen. Ersetzt wurde er mit Darren Collison, 3 Jahre, 16 Millionen von den Clippers. Finde ich mal interessant, gleich zu wissen, was du sagst dazu, weil so wie du dich eben angehört hast, fandst du eigentlich Darren Collison ganz attraktiv als Spieler. Ich muss sagen, ich finde es ein Katastrophen-Signing, weil er meiner Ansicht nach absolut überbezahlt ist. Da hättest du auch einfach nochmal ein paar Millionen drauflegen können und sagen können, hey, dann bleiben wir bei Isaiah Thomas, der ist auch undersized. Und klar, du sagst, Darren Collison kann halt Defense an den Mann bringen, aber ich bin da nicht ganz so überzeugt. Das datiert noch aus seiner Zeit in Dallas. Das Jahr, das er da verbracht hat, das war eine absolute Katastrophe. Vielleicht liege ich da auch falsch. Sozusagen als Versicherung haben sie noch Ramon Sessions geholt. Ich meine, dass Ramon Sessions, auch wenn Collinson wahrscheinlich designierter Starter ist, wahrscheinlich mehr Spiele starten wird als Darren Collison. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Wette. Zum Draft, Nick Stauskas haben sie geholt, einen Shooting Guard. Ja, wieso holst du dir unbedingt einen zweiten Shooting Guard in zwei Drafts hintereinander als Lottery Pick? Letztes Jahr Ben McLemore geholt. Ich greife mal vorweg, ist mein Player to Watch, werde ihn nachher noch ein bisschen vorstellen. Sicherlich nicht die beste Saison, aber ja, heißt das, du gibst auf, was McLemore betrifft? Ist ein schlechtes Zeichen für jungen Spieler. Heißt das, du bist so überzeugt von Stauskas, dass du ihn holen musstest? Da sage ich euch auch nochmal, checkt mal das Grantland-Feature, das gibt's on YouTube, Inside the War Room with the Sacramento Kings. Das ist ein Exklusivvideo, wo tatsächlich Grantland mit den Kings im sogenannten War Room während des Draft war. Die Kings haben einen neuen Owner aus Indien und der Mann springt auf von seinem Tisch und ruft, we gotta take Stauskas. Stauskas is the best player available. Und dann wird zum GM gezeigt. Ehrlich gesagt bin ich da gerade ein bisschen überfragt. Ich guck's gleich mal nach, aber ich glaube, es war so ein 7. Ja, ich glaube, es war nach Smart. Guck's am besten mal kurz nach. Um das vielleicht nochmal abzuschließen, dann wird auf den GM gezeigt und der GM nickt nur und sagt, ja, dann nehmen wir Stauskas. Und dann rufen sie an. Super schön. Und dann rufen sie an und nehmen Stauskas. Ja, check das mal aus. Ich fand das sehr spannend. Hat nicht unbedingt den Eindruck gemacht, als würde der GM da seine eigene Meinung kundtun. Aber ja, war Nummer 8 tatsächlich, wie ich gesagt habe. Und Marcus Smart ist an 6 weggegangen, oder was? Genau, ja. Ja, ich weiß nicht, willst du ein bisschen was zum Ausblick des Teams sagen für kommende Saison? Ja, fällt mir schwer, ehrlich gesagt. Also ich sehe auch nicht so ganz die Stringenz da in den Moves, die sie machen, wie sie den Kader zusammenstellen, wie sie Boogie als Centerpiece des Ganzen irgendwie unterstützen wollen. Ich hätte ehrlich gesagt auch damit gerechnet, du hast es gerade schon mal angesprochen, ich finde Collison nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wie du, aber gut, 16 Millionen sind tatsächlich viel Geld, wenn ich das jetzt noch so schwarz auf weiß nochmal sehe, dann stimmt das schon. Ich glaube, für das Team, Rudy Gay wird immer ein bisschen nachgesagt, dass er schwierig ist. Boogie sowieso, da brauchst du halt irgendwelche Veteranen, die Jungs richtig einnorden und die Jungs mitentwickeln, zusammen mit dem Trainerstab. Und die hat ehrlich gesagt Sacramento nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es in dieser Saison fast genauso aussehen wird wie in der letzten Saison. Ich sehe nicht viel Entwicklungs- Potenzial nach, also beziehungsweise, dass jetzt ein großer Sprung gemacht werden würde, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Du hast es gerade schon mal angesprochen und wirst ja gleich noch was zu Ben McLemore sagen. Du draftest halt nicht im zweiten Jahr in Folge einen Shooting Guard, wenn du mit deinem ersten Shooting Guard aus dem Jahr vorher zufrieden gewesen wärst oder ihm noch viel Entwicklungspotenzial zutrauen würdest. Insofern sind da unheimlich viele Fragezeichen. Ich handle das nochmal kurz mit meinem Player to Watch, aber es ist natürlich Boogie, ob er sich nochmal weiterentwickeln kann. Wir beide sind, glaube ich, Riesenfans, offensiv, defensiv. Du hast es gerade schon mal gesagt. Ja, ich glaube, unter Basketballfans kann es sogar sein, dass er so mit der Liebling der Liga geworden ist. Auch für seine Schubsereien auf dem Spielfeld, wie er andere Gegenspieler abfuckt. Finde ich cool zu sehen. Allerdings ist das natürlich auch was, was zum Beispiel seiner All-Star-Kandidatur im Weg stehen könnte zukünftig. Und es gab jetzt so ein ganz nettes Foto irgendwie vor ein paar Tagen, dass er sich eine 5 in seinen Spins gemacht hat für 5 technische Fouls. Dass er sich selber daran erinnert, dass er da irgendwie ein bisschen ruhiger werden wird oder ein bisschen ruhiger werden muss. Hat man ja beim FIBA World Cup gesehen, wie gut das klappt, als er Valanciunas verhauen wollte. Gib mir das Mikro. Ich muss jetzt meine Wette sofort vorziehen. Stichpunkt technische Fouls. Meine Wette ist, Boogie bekommt mindestens 15 technische Fouls, also 10 mehr als anvisiert. Und er führt die Liga damit wieder in technischen Fouls an. Vielleicht zum Hintergrund, letztes Jahr 16 technische Fouls, das Jahr davor 17, das Jahr davor 12. Ja klar, dass du ihn jetzt nicht zu einem Chorknaben machen wirst, das denken wir, glaube ich, beide. Ja, ich nehme die Wette an, weil ich es einfach lustig finde, ehrlich gesagt. Ich freue mich auf jede Schubserei, auf jeden Ellbogen, der von Boogie in andere Leute reinfliegt. Insofern, ja, ich nehme die Wette an. Ich glaube dann, er liegt da ein bisschen drunter. Fände es aber lustig zu sehen, wenn er wieder drüber liegen würde. Ja, meine Wette, die ich dir anbiete. Ich war ja gerade so quasi auf der dunklen Seite der Sacramento Kings und habe die ganzen schlechten Stats aufgezählt. Ich glaube, sie gewinnen keine 25 Spiele dieses Jahr. Präzisiert, keine 25 heißt unter 25. 24,5. Okay. Das Under-Over in Las Vegas liegt bei 24,5. Ja, nehme ich an, weil ich habe sie genau bei 25. Da haben wir sozusagen, also so meinen Saisontipp auch schon mit drin, 25. Siege. Ich dementsprechend 24. Sehr gut. Und ja, wir sind ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ich würde ganz gerne zu guter Letzt dann sozusagen als Abschluss des Podcasts noch kurz über Ben McLemore sprechen. Du hast es eben ganz passend zusammengefasst. Entweder musst du nicht überzeugt gewesen sein von dem Rookie oder /und du würdest ihm kein großes Entwicklungspotenzial bemessen. Und das ist einerseits richtig, weil er hatte letztes Jahr ein schlechtes Jahr. Bei 26 Minuten Spielzeit, was recht viel ist für einen Rookie, nur 8,8 Punkte, 37,6% aus dem Feld, 32 von Downtown, nur 1,7 Free-Throw-Attempts. Die bekommst du eigentlich schon, wenn du irgendwie gefoult wirst, wenn der Gegner over dem Limit sind oder so, gehst du zweimal zur Linie und das ist noch nicht mal Durchschnitt gewesen. Positiv ist, er hat nur 1,2 Turnover bekommen. Oder verursacht besser. Kommen wir jetzt aber zum anderen Punkt und die Sacramento Kings denken offensichtlich nicht, dass er sich so weit entwickeln kann. Ich denke das sehr wohl. Als ich den Draft angeguckt habe, letztes Jahr war ich sehr positiv überzeugt von McLemore und ich dachte, das wird ein Spieler sein, der für viel Spaß und auch für viel Furore sorgen kann, weil er eben viele, viele Anlagen hat, die ein moderner Shooting Guard haben muss. Ja, er hat Athletik, hat Slashing, hat einen wunderschönen Schuss eigentlich. Und die Spielintelligenz, also sieht man jetzt auch bei den Turnovern, also er wirft den Ball nicht irgendwie weg und ist überfordert. Er muss halt lernen, für sich selber zu kreieren, er scheint ein bisschen überfordert zu sein, sich irgendwie die Punkte zu sammeln und weiß noch nicht genau, wann er werfen muss, aber ja, tendenziell sehe ich ihn eigentlich als einer der X-Faktoren im Team und ich hoffe, dass das Management das auch so sieht. Ich lasse mich Lügen strafen, aber wenn Nick Stauskas gedraftet wird, wird die Spielzeit wahrscheinlich sinken. Letzter Punkt, wo kann es hingehen für Ben McLemore? Ich habe nochmal rausgesucht, alle Spieler, die als Rookie mehr als 26 Minuten gespielt haben, aber weniger als 10 Punkte gemacht haben. Und ich habe mir jetzt mal einfach mal ein paar positive Beispiele rausgenommen. Es gibt natürlich auch ein paar negative. Das ist unter anderem Chandler Parsons, Greg Monroe, Mike Conley, Andre Iguodala und Josh Smith. Was ich damit sagen möchte, ist es nicht unbedingt alles verloren und Ben McLemore kann durchaus zu einem guten Spieler reifen. Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich bin da mit dir ganz auf einer Linie. Ich würde mir auch ein bisschen mehr Vertrauen vom Management wünschen in den Jungen und ihm eben auch dieses zweite Jahr in der Liga dann noch gut schreiben. Ja, damit sind wir durch für heute. Ne? Vielleicht am Ende würden wir noch ganz gerne Danke sagen. Auch in dieser Woche haben uns vor allem bei Facebook ein paar Leute gefeatured, unter anderem Parkettgeschichten. Da könnt ihr mal reingucken, wenn ihr vor allem über die BBL ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollt. Und NBA News Deutschland hat uns auch auf der Facebook-Seite gefeatured. Da gibt's auch tägliche News zur NBA rund um die Liga. Insofern da auch gerne mal reinschauen und ein Like da lassen. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Genau, und zu guter Letzt, jedenfalls ist das so mein letzter Punkt, wollen wir noch sagen, dass wir ganz gern ein Fantasy-Spiel aufziehen wollen mit euch. Ihr habt es bestimmt einige von euch schon mal gemacht, ein Manager-Spiel. Genaue Anleitungen werden wir dann nochmal wahrscheinlich getrennt in einem Podcast geben, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Wir würden euch ganz gern einladen, euch zu messen mit uns beiden. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Bock, dieses Jahr Fantasy-Basketball zu spielen und eine Liga aufzumachen. Könnt ihr also hemmungslos Trash-Talken gegen uns und denken, was für Sleeper ihr habt, die wir nicht entdeckt haben oder fälschlicherweise im Podcast nicht behandelt haben. Da freuen wir uns drauf. Wir schreiben das aber, glaube ich, nochmal bei uns auf die Homepage und sagen euch rechtzeitig Bescheid. Ganz genau. Ich denke, bevor die Saison losgeht, werden wir euch die Infos auf allen Kanälen, die wir so zur Verfügung haben, mitteilen. Ihr habt es auf der Facebook-Seite vielleicht schon gelesen oder auch jetzt auf der Homepage. Wir haben jetzt auch noch einen YouTube-Kanal vom Downtown Podcast, über den ihr uns hören könnt. Mixcloud, Homepage, ihr kennt das Ganze. Die üblichen Sachen. Sorry an die, die es bei sich in die App einbauen wollten, das noch nicht geklappt hat. Wir arbeiten daran, aber wir glauben, wir haben jetzt einige Kanäle gefunden, in denen ihr uns erreichen könnt. Ja, nächste Woche dann die letzte Preview, die Southwest. Unter anderem Dirk, die Dallas Mavericks, worauf du dich ganz besonders freust. Die Houston Rockets haben wir dann noch dabei, die Spurs, Memphis und die New Orleans Pelicans. Insofern, ja, hören wir uns in ein paar Tagen. Checkt nochmal die Homepage, checkt nochmal das Voting, was noch im Moment läuft. Bald wird es auch wieder neue Artikel in der Real Talk Section geben. Und dann hören wir uns in ein paar Tagen. Von Downtown.